so viel Milch habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Hm? Oh ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ruhe bitte, bitte. Ein Märchen zur Krümelung bei Radio Plau. Bitte. Ja, wunderschönen guten Nachmittag bei allmählicher Zerkrümelung hier im Programm von Radio Blau um genau 16 Uhr. Und ich habe Besuch da, nämlich die Unicorn Partisans. Herzlich willkommen im Studio. Hello. Abend. Oder ist noch Tag? Guten Nachmittag. Sieht schon dunkel außen, draußen aus. Ja, was haltet ihr eigentlich vom Winter, um eine naheliegende Eingangsfrage zu machen? Ich fühle mich wie zu Hause. Also ich komme von Arktik, deswegen ist, also ich mag weniger matschige Schnee, aber ja, Vorbereitung und hier zu kommen hat eine gute Komfortgefühl gegeben. Und dir? Und mir? Ja, ich mag Schnee, und aber wenn er ein bisschen trockener ist und nicht so matschig wie jetzt gerade. Aber dass es überhaupt Schnee gibt, ist total geil. Ja, es droht auch wieder zu schmelzen. Ja. Und ihr habt auch Plätzchen gebacken, das ist euch vielleicht auch ein bisschen warm geworden. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt nämlich einhornförmige Plätzchen gebacken. Wie habt ihr die Schablone konstruiert? Ja, die konstruiert haben wir nicht, die haben wir tatsächlich geschenkt bekommen. Wenn man Unicorn Partisans heißt, dann kriegt man immer so Unicorn-Sachen geschenkt. Und wir dachten, so Zerkrümelung passen irgendwie Kekse, die kann man dann schön hier im Studio zerkrümeln. Und ja. Ja. Und sonst, wir sind eher für so Sanftigkeit und Schnuffelpuffel sein, deswegen haben wir gedacht, ja, muss man auch zum Interview auch was Schönes mitbringen. Ja, das Glitzern ist auch in eurer neuen Veröffentlichung mit drin, und das ist auch wunderbar mit diesem Glitzer, der verhält sich nämlich wie Puderzucker. Wenn man die Plätzchen isst, dann pustet man so leicht den Glitzer durch den Raum. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auf Konzerten ein großer Spaß, wenn das auf Konzerten im Winter dann verteilt wird und sich die Leute gegenseitig beglitzern. Ja, so glitzereist man die Räumlichkeiten. Nur, dass da mit Arbeit verbunden ist, wahrscheinlich müsst ihr dann ziemlich viel backen als ja. Problem. Und am Anfang haben wir immer noch so Konfettikanonen gemacht und so, und dann haben wir immer Ärger bekommen mit den Leuten, die dann den Raum wieder sauber machen wollten, und dann haben wir das irgendwann sein lassen. Wir haben erstmal auf Papier Konfetti umgestiegen, weil wir dachten, ist doch nicht so öko mit so ganzen Plastik immer wieder so Raumglitterreisen, und ja, dann irgendwie weggelassen. Aber eher wegen Krieg als ja, eher so. Ja, essbare Glitzer ist ja auch besser da. Also das macht sich schon besser als Konfettikanone. Auf jeden Fall. Ja, wir hören mal zu Beginn ein Stück, nämlich The Girl von der eben neuen Veröffentlichung Dance Fight Glitterize. Da steckt das Glittern drin, das Glitzern. Und genau, das hören wir uns erstmal an jetzt. We'll be right back.

auch einer der Hits, würde ich sagen. Wir sind aber schon langsam am Ende angelangt, 16.55 Uhr. Wir müssen vielleicht noch die unmittelbare Gegenwart jetzt, Konzerte und so weiter, nochmal abhaken. Was läuft so in nächster Zeit? Sind Konzerte geplant? Also jetzt am 17. Dezember spielen wir in der Georg-Schwarz-Straße 178. Und das ist mein 55. Geburtstag. Und dann dazu spielen wir einfach unser Konzert quasi, feiern uns ein bisschen, genau. Und danach, nächstes Jahr. Planen wir am 24. Januar in Meuterei noch Konzert mit Missratene Töchter und Hör zu. Also Mischung mit Schlagerpunk und uns. Ja, und das wird dann mein Geburtstag. Also wir haben jetzt Geburtstagreihe. Mit Glitzerplätzchen. Ja, definitiv. Ja, sonst weiß ich nicht. Aber wir updaten unsere Website immer. Wir sind jetzt in Planungsphase von nächstes Jahr. Dann, wir können nochmal eure Webseite durchsagen, wo man auch diese Tonträger sich anhören kann oder gucken kann, wo man die kaufen kann oder so. Unicornpartisans.net. Genau. Einfach durchgeschrieben, unicornpartisans.net. .net. Zum Schluss nochmal FCK, PTN, was auch immer es bedeutet. Fuck Putin. Kannst du da kurz noch was sagen zum Song? Es erklärt sich von alleine irgendwie. Ja, es ist auch Version von Contra la Contra, das ist belarussische Punkband, die schon lange nicht existiert und die haben so Anfang 20er schon Putin ist ein Mörder gesungen. Ja, das ist die Text von denen und wir haben das am, 26. Februar gemacht oder so, irgendwie direkt nach Invasion, unsere Reaktion. Das ist, glaube ich, insgesamt so das Ding, auch so der Ansatz, dass manchmal so, es passiert irgendwas und wir haben so den Eindruck so, boah, also Moria brennt und dann haben wir halt ein Stück dazu gemacht und so und es geht halt sehr schnell und manchmal irgendwie, also dieses Stück ist auch innerhalb von einem Nachmittag passiert irgendwie und einfach mit dem Sequencer dann so trocken und ohne Mikrofon und so und dann war das Ding so, boah, ey, das, wir wollen da einfach was rausgeben, so, ja. Muss und das wird Live-Version. Genau, das ist eine Live-Version. Ich bedanke mich sehr bei Unicorn Partisans und ja, geht mal auf das Konzert am 17. Schön, danke dir.